Ich habe aber den Polizeichef gebeten, dass er euch für diese Aufgabe freistellt, obwohl sie, wie gesagt, privat ist. Sehr mysteriös, Patron. Ich tippe auf... Dann tippen Sie lieber nicht, Jean-Vier. Sie werden enttäuscht werden. Also, für euch handelt es sich zunächst nur um eine Überwachung. Ach so. Dann fangen wir gleich mit dir an, Jean-Vier. Kennst du den Minister der öffentlichen Arbeiten? Nee. Auguste Poin? Genau, der. Der Minister hat eine Sekretärin, die Blanche Lamotte heißt, etwa 32 Jahre alt ist. Ich weiß nichts von ihr und sie darf auch nicht wissen, dass ich irgendetwas von ihr erfahren möchte, du verstehst. Ja, klar. Sieh zu, ob du ihre Gewohnheiten rauskriegst, wo sie zu Mittag ist, was sie abends macht, ob sie einen Geliebten hat. Das ist schon. Ja, ja. Vor allem aber bekomme raus, ob sie ein Alibi für die Nacht von vorgestern auf gestern hat. Ist das klar? Ja, Blanche Lamotte. Alles klar, Chef. Hat sie eine... Na, Pointe, jetzt bist du dran. Kennst du die Hochschule für Straßen- und Brückenbau? Natürlich, Patron. Dort gibt's einen Wächter namens Pigmal. Auch über den weiß ich nichts, möchte gern möglichst viel erfahren. Und Lapointe, vor allen Dingen, was das Alibi für die fragliche Nacht betrifft. Ist klar, Patron. Du, Lucas, widmest dich dem Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Arbeiten, einem gewissen Jacques Fleury, ein etwas undurchsichtiger Herr, wie mir scheint. Ich glaube, du musst am vorsichtigsten sein, weil er von den dreien möglicherweise der Einzige ist, der schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt hat. Erkundige sorgfältig, was er von vorgestern auf gestern gemacht hat. Und noch einmal, wenn ich bitten darf, meine Herren, alle Informationen nur an mich, ja, an jemand anders. Auch Kollegen werden nicht unterrichtet. Patron, ich platze vor Neugier. Könnten Sie mir nicht einen Anhaltspunkt geben, ob diese Blanche nicht doch eine... Ich glaube tatsächlich, Jean-Mier, ich muss Sie von Illusionen befreien. Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik. Dann gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich um den Minister für öffentliche Arbeiten handelt und eventuell auch um diese Clairfond-Geschichte. Was denn, was denn? Wie kommen Sie darauf? Ich bin Abonnent des Gerücht. Aha, du bist Abonnent. Naja, ich widerspreche Ihnen nicht, Lucas, aber ich bestätige Sie. Danke, Patron, das genügt mir. Aber Sie wird es dann vielleicht interessieren, dass um 11 Uhr im Radio der Abgeordnete Mascolin einen Kommentar spricht über die Katastrophe von Clairfonds. Heute um 11 Uhr? Ist ja jetzt? Ich stell mal das Radio an, Laporte. Ja. Sag mal, Lucas, dieser Mascolin ist doch der kleine Schwarze, der immer etwas schmuddelig aussieht, der von den Radikalsozialen. Ganz recht, Patron. Ein ekelhafter Kerl. Er weiß über das Privatleben aller Politiker Bescheid, soll ein riesiges Archiv besitzen, redet selber wenig, aber umso mehr durch andere. Ja, das stimmt. Er ist übrigens in keinem Ausschuss, aber seine Prognosen über Abstimmungen, die sitzen immer. Dann kann man in der Zeitung lesen, der Abgeordnete Mascolin sagt voraus, dass die Vorlage mit 343 Stimmen angenommen wird. Und dann können Sie Gift darauf nehmen, dass die Vorlage mit 343 Stimmen auch tatsächlich durchgeht. Ich glaube, der Mann ist gefürchteter als der Führer einer großen Partei. Ja, nur mal Ruhe. Stimme ein bisschen lauter. Ja. Eine Liste der offiziellen Persönlichkeiten, Minister und Abgeordneten aufzustellen, die bei Arthur Nicoux zu Gast gewesen sind. Es wäre interessant, zu erfahren, wer von diesen Persönlichkeiten von Nicoux schon einmal beschenkt worden ist. Auch könnte man wie einst Zola in seinem berühmten Ich klage anfragen, ist es wahr, dass die Idee zur Erbauung des Sanatoriums Clairfond nicht in den Köpfen der um die Gesundheit der Kinder besorgten Gesetzgeber, sondern in dem eines Betonkaufmannes entsprungen ist? Ist es wahr, dass die Parlamentskommission, die damit betraut war, Empfehlungen an die Kammer zu geben, und deren Vorsitzender der Bruder des augenblicklichen Ministerpräsidenten ist, gezwungen war, sich einen Sachverständigen zu nehmen? Ist es wahr, dass dieser Sachverständige, Professor Kalan, ein katastrophales Gutachten machte, dass die Kredite trotzdem bewilligt worden sind, dass die Katastrophe von Clairfond fast genau so eingetreten ist, wie der Sachverständige vorausgesagt hat? Ist es wahr, dass die Verantwortlichen seitdem in der Angst leben, dass ein Durchschlag des Berichtes wieder ans Licht kommen könnte und dass vor kurzem tatsächlich dieser Bericht wieder entdeckt worden ist? Ist es schließlich wahr, dass der wie durch ein Wunder erhaltene Durchschlag dem, den es angeht, übergeben worden war? Wir wollen wissen, ist der Kalan-Bericht immer noch in den Händen dessen, dem er übergeben worden ist? Wenn nicht, wo befindet er sich? Warum ist er noch nicht veröffentlicht worden, obwohl die öffentliche Meinung mit Recht die Bestrafung der Schuldigen fordert, die 128 französische unschuldige Kinder auf dem Gewissen haben? Wo? Schnell ab, Laborant. Doch eine Wette, der geht aber ran. Ja, und ihr geht jetzt bitte auch ran, aber schnell. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ja, Fräulein Lamotte wohnt hier. Aber jetzt ist sie nicht da. Ach, schade, ich komme nämlich von der Versicherung. Die hat einen Unfall gehabt. Und Fleury? Fleury? Ja, wer soll denn das sein? Den kenne ich ja gar nicht. Aber Sie müssen doch... Müssen tut hier nur einer, nämlich Sie. Sich einen anständigen Ton angewöhnen. Sie kommen einfach hierher und sagen mir noch nicht einmal, worum es sich handelt. Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass Bigmal jetzt keinen Dienst hat, aber er ist trotzdem nicht zu Hause. Was wollen Sie denn eigentlich von ihm? Lassen Sie mich doch zufrieden. Ob Sie nachts Herrenbesuch empfinden? Ja. Also da kann ich nur sagen, wofür halten Sie mich? Wofür halten Sie meine Mieterin? Ja, aber es muss doch irgendjemand geben, der... Ach, typisch männliche Ansicht. Und ich sage Ihnen, es muss durchaus nicht immer irgendjemand. Merken Sie sich das mal, junger Mann. Am besten fürs Leben. Aber bitte regen Sie doch nicht auf, liebe Frau. Ein lieber und gern gesehener Gast, dieser Herr Fleury. Manchmal fehlt es ihm an... Sie verstehen mich schon, Herr Polizeipräfekt. Inspektor, bitte. So, das macht auch nichts. Das wird schon noch werden, nicht? Manchmal, wie gesagt, fehlt es ihm etwas an Bargeld, dem Herrn Fleury. Aber immer charmant. Immer charmant. Also einmal in der Woche vielleicht, öfter nicht. Wie? Na, ab und zu natürlich auch dreimal. So, die Natur braucht eben ihr Recht. Was soll ich ihm gesagt haben? Ja, wenn Sie nicht richtig zuhören, nicht behalten können, was man Ihnen erzählt, hätten Sie nicht zur Polizei gehen können. Hm? Jean-Vier, hier ist Jean-Vier, Patron. Kann ich berichten? Ja, schieß los. Also, Blanche Lamotte, 32 Jahre alt, wohnt in der Rue Vanneau, war aber nicht zu Hause. Hab mit der Wirtin gesprochen. Hat mir nicht geglaubt, dass ich Versicherungsinspektor bin. Blanche hat ein komfortables, aber nicht luxuriöses Zimmer. Lebt ziemlich zurückgezogen. Empfängt 2 bis 3 Mal in der Woche Herrenbesuch, der aber stets vor Mitternacht wieder geht. Die Wirtin behauptet, den Besuch noch nie gesehen zu haben, sondern nur seine Schritte und nur das Öffnen bzw. Schließen der Haustür zu hören. War nichts weiter, sie herauszubekommen. Fräulein Blanche war am fraglichen Abend nicht zu Hause. Wirtin hat nicht gehört, wann sie wiederkam. Kein Alibi. Kein Alibi? Sieh mal an. Ja, ist gut, Charmier. Mach weiter so. Wiedersehen, Patron. Was ich noch sagen wollte, glauben Sie, dass es noch Zweck hat, dass ich die Überwachung fortsetze, weil man mich doch erkannt hat? Hat Pigmal am Tag in der Hochschule keinen Dienst zu verrichten. Ich habe mich deshalb nach seiner Privatanschrift erkundigt, was übrigens gar nicht so einfach war. In der Hochschule wusste sie niemand. Er scheint ein sehr verschlossener Einzelgänger zu sein. Ich erfuhr sie schließlich in der Kneipe gegenüber der Hochschule. Es ist ein ziemlich kahles Zimmer. Ja, genaue Adresse bitte, Lapo. Rue Bras 87. Ein finsteres Haus und eine finstere Bude. Ganz kahl, nur ein Bettgestell. Aber merkwürdigerweise sehr viele Bücher, Patron. Alles philosophische oder ökonomische Abhandlungen. Die Wirtin sehr gesprächig, scheint Pigmal aber nicht sehr zu lieben. Ist aber sonst ein ruhiger Bursche gewesen, empfing kaum Besuche. Wieso gewesen? Weil er gestern vom Nachtdienst nicht nach Hause gekommen ist und sie ihn seitdem nicht mehr gesehen hat. Er ist weg. Aber ich habe etwas gefunden, einen Brief an Pigmal, in einer alten Jacke von ihm. Leider ohne Datum und mit Schreibmaschine geschrieben. Darf ich Ihnen diesen Brief mal vorlesen, Patron? Er ist sehr kurz. Ja, los. Also da heißt es, sehr geehrter Herr, ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung. Ich bin sehr interessiert an dem, was Sie mir sagen, und ich bin gern bereit, Sie morgen Abend um 8 Uhr in der Brasserie de Croissant zu treffen. Bis dahin bitte ich Sie, mit niemandem über diese Angelegenheit zu sprechen. Der Brief ist leider nur mit einem Schnörkel unterzeichnet. Ich nehme an, er ist vom Maskulären. Ja, das stimmt. Ich habe heute einem Kameraden, der Kammerstenograf ist, den Brief gezeigt und der hat mir das sofort bestätigt. Natürlich ist der verschwundene Pigmal auch für die fragliche Nacht, da er ja Nachtdienst hatte, ohne Alibi. Ohne Alibi? Habe ich lange mit dem Barkeeper gesprochen. Fleury ist doch bekannt wie ein bunter Hund. Meistens ist er tief in der Kreide. Und wenn die Summe zu groß wird, bekommt er nichts mehr. Dann verschwindet er für ein paar Tage, bis er in allen Bars und Restaurants seinen Kredit erschöpft hat. Ja, bezahlt er dann schließlich? Eines schönen Abends taucht er strahlend wieder auf und bezahlt seine Schulden mit lässiger Miene. Seit 2 Jahren geht das schon so. Seit er im Ministerium ist auch? Nur mit dem einen Unterschied, dass jetzt, wo er Staatssekretär ist und man ihn für einflussreich hält, mehr Leute ihn zum Essen und Trinken einladen. Er hat übrigens eine Frau und 2 Kinder, die irgendwo in der Provinz wohnen. Er muss für ihren Unterhalt aufkommen. Ja, mit wem besucht er die Bars? Lange war seine Frau in den 40ern. Eine üppige Brünette, die alle Marcel nannten und in die er sehr verliebt zu sein schien. Seit mehr als einem Jahr wohnt er mit einer gewissen Jacqueline Page zusammen in der Rue Washington. Jacqueline Page ist 23 Jahre alt und Filmstatistin. Sie bemüht sich, allen Produzenten und Regisseuren vorgestellt zu werden und ist ihnen in jeder Hinsicht gefällig. Bis jetzt hat es aber noch nichts genützt. Hast du sie gesehen? Ja. Was hast du ihnen vorgemacht? Alter Bekannter von Fleury, das wirkt immer. Ja. Ich habe sie gefragt, ob Fleury an dem fraglichen Abend zu Hause gewesen ist. Was hat sie geantwortet? Dass sie abends Besseres zu tun hätte, als auf Fleury aufzupassen. Er hat also kein Alibi. kein Alibi. Und wie ist die Wohnung? Ich habe nur einen Blick in das Zimmer geworfen. Von einer Wohnung kann man kaum sprechen. Es ist mehr ein Feldlager. Die Küche wird morgens nur zum Kaffeetrinken benutzt. In den übrigen Räumen sieht es wüst aus. Überall liegen Schuhe, Damenwäsche, Schallplatten und Romane herum. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen, mein Herr? Ich wünsche, den Minister zu sprechen. Oh, das wird leider nicht gehen. Der Minister hat in 10 Minuten eine Pressekonferenz. Er ist außerordentlich beschäftigt, er kann jetzt niemanden empfangen. Oh, ich glaube, mich wird er empfangen. Ich bin Kommissar Maigret, melden Sie mich doch bitte. Oh, Kommissar Maigret. Ja, das ist natürlich etwas anderes. Oh, Herr Kommissar, wir sind hier alle so verzweifelt. Die Dinge spitzen sich ja von Stunde zu Stunde mehr zu. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Sie sind Fräulein Blanche. Ja, ich bin Blanche Lamotte, die Sekretärin Minister Pons. Ich bin wirklich sehr froh, Sie zu sehen. Glauben Sie, dass Sie den Dieb noch früh genug fassen werden? Früh genug? Was heißt das? Nun ja, das heißt, dass... Das heißt, bevor Sie ihn... Bevor Sie ihn zum Rücktritt zwingen. Ja, bevor er ein erledigter Mann ist. Melden Sie mich bitte jetzt dem Minister, mein Kind. Ja, sofort, Herr Kommissar. Übrigens sind seine Frau und seine Tochter auch bei ihm. Aha. Und Fleury, sein Staatssekretär, ist, glaube ich, auch drin. Herr Minister, Kommissar Maigret. Das nutzt. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Maigret. Ich mache mir jetzt große Vorwürfe, dass ich Sie in alles das hineingezogen habe. Sie sehen, ich habe mich nicht zu Unrecht beunruhigt. Darf ich Ihnen meinen Staatssekretär vorstellen? Monsieur Fleury. Wie angenehm, endlich den berühmtesten Kriminalisten Frankreichs kennenzulernen. Und wie optimistisch dürfen wir alle gestimmt sein, wenn er sich uns Und dies ist meine Frau. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie helfen meinem Mann, er ist in einer... Und hier schließlich meine Tochter Annemarie. Eine recht unangenehme Situation, in der wir uns kennenlernen, Herr Kommissar. Ich kann nur hoffen, dass Sie sie zu unser aller Gunsten bereinigen. Fleury und Blanche, wenn Sie uns einen Augenblick allein lassen wollen. Ja, was selbstverständlich. Möchten Sie eine Tasse Kaffee haben? Nein, danke, Madame. Lassen Sie uns ohne Umschweife zur Sache kommen. Zur Sache, ja. Die Sache steht traurig genug. Haben Sie die Morgenzeitung gelesen, Maigret? Mein Name ist zwar noch nicht erwähnt, aber in der Presse wissen Sie alle Bescheid. Sie müssen die Informationen, dass ich den Kalam-Bericht gehabt und wieder verloren habe, um Mitternacht bekommen haben. Ich habe es von einem Umbruch-Meteor erfahren, von der Rue de Corsan. Ich habe daraufhin sofort den Ministerpräsidenten angerufen. Wie hat das aufgenommen? Ich weiß nicht, ob er überrascht gewesen ist. Ich fühle mich nicht mehr fähig, so etwas zu beurteilen. Er kam mir aber doch weniger erregt vor, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Setzen Sie sich doch bitte, Maigret. Danke. Entschuldigen Sie, dass ich stehen bleibe, aber seit heute Morgen kann ich nicht mehr sitzen bleiben. Ich bekomme Angst dabei. Bevor Sie kamen, war ich schon eine ganze Stunde lang in meinem Büro auf und ab gegangen. Wo war ich stehen geblieben? Du wolltest dem Kommissar sagen, was der Ministerpräsident... Ach ja, was der Ministerpräsident sagte. Als er sagte... Mein Gott, bist du nervös, Vater. Als ob uns jetzt etwas anderes nützen könnte als Ruhe. Ja, du hast natürlich recht, mein Kind. Also, der Ministerpräsident sagte... So, die Gazetten wissen es also schon, mein Lieber. Na ja, dann gilt es jetzt, dem Getrommel standzuhalten. Die Radikalsozialen haben ja auch schon eine Anfrage in der Kammer angemeldet. Ich habe ihn dann gefragt, ob er wisse, wohin der Wächter Pikmal verschwunden sei. Ob eine vielleicht ihm unterstehende Dienststelle Pikmal festhalte, damit er nicht sprechen könne. Ja, ja. Und was hat er darauf geantwortet? Er hat nicht direkt darauf geantwortet. Er sagte... Wie kommen Sie darauf? Ja, mein Lieber, natürlich kann ich keinen Eid darauf ablegen, was in meinen Dienststellen geschieht oder nicht geschieht. Das können Sie ja auch nicht. Man macht uns immer für alles verantwortlich, ohne zu begreifen, dass wir nur vorübergehend in unseren Ämtern sind. Dass jene, denen wir Befehle geben, genau wissen, dass sie noch Tage vorher einen anderen Herrn gehabt haben und vielleicht schon am nächsten Tag einen neuen Herrn haben werden. Ich habe ihm dann noch einmal in aller Form meinen Rücktritt angeboten. Aber er hat ausweichend darauf geantwortet. Meine Demission nütze niemand etwas. Ich soll eine Pressekonferenz für den nächsten Morgen einberufen. Die wird nun gleich stattfinden. Als Sie hereinkamen, müssen Sie in den Fluren die Journalisten schon gesehen haben. Sind Sie, hat Ihnen der Ministerpräsident empfohlen, was Sie auf dieser Konferenz sagen sollen? Er hat mich gefragt, ob ich den Kalam-Bericht schon gelesen habe. Ich habe gesagt, ja, das hätte ich getan.

Sie müssen wissen, dass mein Mann Big Marian mochte, der durch eigene Kraft und ohne fremde Hilfe die Welt entdecken wollte. Nach 2 Stunden kam Pigmal dann wieder aus dem Arbeitszimmer heraus und ich fragte ihn, ob er das Gesuchte gefunden habe. Er sagte, nein, es sei leider nicht mehr aufzufinden. Ich hatte keinerlei Misstrauen gegen ihn. Wann merkten Sie, dass Pigmal doch etwas mitgenommen hat? Das merkte ich erst, als dieser Clairfonds-Skandal in den Zeitungen begann. Da wollte ich den Bericht meines Mannes lesen. Dann fehlte er. Ja. Sie haben also demnach das Gutachten nicht gelesen. Wissen Sie denn, was drin steht? Nein. Sie haben also das Gutachten nicht. Ja, aber Ihr Mann muss doch während der Arbeit daran einmal mit Ihnen darüber gesprochen haben. Mein Mann sprach nur sehr wenig über seine Arbeit. Ja, ist das alles, was Sie wissen, Madame? Das ist alles, was ich weiß. Und wo ist Pigmal? Das weiß ich nicht. Sie haben meine Frage nicht richtig verstanden. Wo ist Pigmal? Und Ihnen ist meine Antwort entgangen. Ich sagte, das weiß ich nicht. Hallo, Ober. Mein Herr? Ist dies das Lokal, in dem der Herr Abgeordnete Maskulin zum Mittag ist? Gewiss, mein Herr. Er sitzt schon dort. Nein, nicht da. Dort oben in der Ecke, neben dem freien kleinen Tisch. Da, der Schwarze. Sehen Sie? Ja, ja, danke schön. Ja, ich sehe ihn. Ich werde mich an den freien Tisch neben ihn setzen. Sagen Sie dem Abgeordneten Maskulin, dass Maigret ihn zu sprechen wünsche. Sehr gerne, Herr. Kommissar Maigret. Wer bin ich, mein Herr? Es trifft sich gut, dass Sie mich sprechen wollen. Ich wollte Sie auch sprechen. Sie gestatten? Bitte. Danke. Ich habe nämlich eben erfahren, dass Sie sich mit dem Kalam-Gutachten befassen. Aha. Ja, ich habe Ihnen eine wichtige Information zu geben. So. Es handelt sich um diesen Pigmal, mit dem ich zufällig in der letzten Woche zusammen gewesen bin. An irgendeinem Tag in der vorigen Woche gab mir mein Sekretär unter den zahlreichen Briefen, die ich täglich empfange, einen, der mit P unterzeichnet war. Jeden Tag bekomme ich, wie Sie sich denken können, Herr Kommissar, einige 100 Briefe von Leuten aller Art, von Halbverrückten, von braven Menschen. Und es ist nur die Aufgabe meines Sekretärs, die Spreu vom Weizen zu sondern. Aber Pigmals Brief erschien mir eigentlich aufrichtig. Er hat mir darin mitgeteilt, er sei der Einzige in Paris, der wisse, wo sich der Kalam-Bericht befinde. Er könne ihn jederzeit beschaffen. Er schrieb, er wende sich an mich, weil er mir voll und ganz vertraue. Er kenne meine Unbestechlichkeit. Mhm. Verzeihen Sie, wenn ich seine Ausdrücke wiederhole, aber ja, das schrieb er. Ich habe ihm für alle Fälle ein paar Zeilen geschrieben und um ein Zusammentreffen gebeten. Ja, dieser Brief ist in meinem Besitz. Nun, dann wissen Sie ja Bescheid. Also, ich traf ihn und er kam mir ein wenig exaltiert, sagen wir mal, geheimbündlerisch vor. Hat er Ihnen gesagt, dass er im Besitz des Gutachtens sei? So einfach verhandeln solche Leute nicht. Er sagte mir, dass er ihn beschaffen und mitbringen könne. Ich habe ihm darauf erwidert, dass dieser Bericht wahrscheinlich Dynamit geladen sei und dass ich ihn nicht in den Händen haben wolle. Ich riet ihm, den Bericht seinen Vorgesetzten zu übergeben. Also dem Rektor der Hochschule. Ja, möglicherweise ist mir auch das Wort Ministerium entschlüpft. Haben Sie noch einmal von Pigmal gehört? Nein, nein, er scheint ja meinem Rat gefolgt zu sein. Sie haben das Gutachten also nicht in den Händen gehabt? Gewiss nicht. Hätte Pigmal es mir aber gegeben, so können Sie sicher sein, dass es mir nicht gestohlen worden wäre. Und auch jetzt noch in meinem Besitz wäre. Ja. Und das ist alles, was Sie zu sagen haben? Ja, das ist vorläufig alles, Herr Kommissar, aber morgen ist ja die Kammersitzung. Ich möchte, dass Sie mir die Hand darauf geben, dass das, was ich jetzt sagte, unter uns bleibt. Herr Kommissar? Ja, es bleibt vorläufig unter uns, aber die Hand möchte ich Ihnen nicht geben. Auf Wiedersehen, Herr Maskulin. Unverschämtheit. Fräulein Julie. Fräulein Julie. Ja, Herr Inspektor? Ach, bitte kommen Sie doch rein und nehmen Sie meinen Bericht an Kommissar Maigret in die Kammer. Ja, bitte. Bericht von Inspektor Lapointe an Kommissar Maigret. Betrifft weitere Überwachung des Wächters Pigmal. Haben Sie das? Ja. Pigmal ist bis heute nicht in seine Wohnung in der Rue Brass zurückgekehrt. Seine Wirtin gibt an, dass Pigmal niemals längere Zeit fortbleibt. Ja, dass er selbst in seinem jährlichen Urlaub zu Hause sitzt. Zu Hause sitzt und den ganzen Tag in Büchern liest. Sie hat von sich aus die Polizei benachrichtigt, aber die Arbeit der Vermisstenabteilung war bisher noch ohne jedes Ergebnis. Punkt. Absatz. Inzwischen habe ich herausgefunden, durch Befragen der verschiedenen Hausbewohner, dass Pigmal nur einen kleinen Bekanntenkreis gehabt hat. Dabei handelt es sich hauptsächlich um zwei oder drei junge Studenten von der Hochschule, die den Wächter tagsüber besuchten. Die Studenten waren meist schlecht oder ärmlich gekleidet. Punkt. Absatz. Pigmal ging selten aus und wenn, dann nur, um im gegenüberliegenden Restaurant eine kleine, einfache Mahlzeit einzunehmen. Er saß stets allein am Tisch, sodass es dem Wirt aufgefallen wäre, wenn er sich hier mit irgendeiner Person getroffen hätte. Es ist mir jedoch gelungen festzustellen, dass Pigmal in der vorletzten Woche zweimal einen Besuch in der Rue Washington gemacht hat, und zwar am Dienstag und Mittwoch. Dienstag und Mittwoch. Mittwoch, wobei er sich jedes Mal gegen 6 Uhr abends, also genau eine Stunde vor seinem Dienstantritt in der Hochschule, ein Taxi am Stand in der Rue Brass nahm. Punkt. Der Taxifahrer konnte mir jedoch nicht sagen, wohin Pigmal gegangen sei, da er jedes Mal am Anfang der Rue Washington den Wagen anhalten ließ und zahlte. Er muss sich dann von seinem Besuch in der Rue Washington aus gleich in die Hochschule begeben haben, denn ich habe festgestellt, dass er an beiden Abenden pünktlich zum Dienst eintraf. Außerdem hat Pigmal in der vorletzten Woche Donnerstag ein drittes Mal ein Taxi genommen. Ich habe auch mit diesem Fahrer sprechen können, der sich wohl erinnert, dass Pigmal sein Fahrgast war, aber nicht mehr, wo er hingefahren war. Dieser Taxifahrer hatte am vergangenen Donnerstag sehr viel zu tun und konnte sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Aber es könne durchaus die Rue Washington gewesen sein. So ist wohl anzunehmen, dass Pigmal in der vergangenen Woche sogar dreimal in der Rue Washington war. Pigmal, so sagte die Wirtin, sei stets mürrisch und verschlossen gewesen. Sie habe auch in der letzten Zeit nichts an ihm bemerkt, was diese beiden Eigenschaften verändert hätte. Herein. Guten Tag, Frau Demblanc. Oh. Herr Kommissar, Sie wollen sicher zum Minister. Der Minister ist aber gar nicht da. Das macht gar nichts, Fräulein Blanche. Ich unterhalte mich auch gern mit Ihnen. Oh, bitte. Erlauben Sie, dass ich mich setze und meine Pfeife anstecke, aber ja? Vielen Dank. Bitte. Na, Fräulein Blanche, was hat denn die Anfrage in der Kammer ergeben? Oh, das wissen Sie doch aus der Zeitung, Herr Kommissar. In der Sache nichts Neues, aber... Im Ton. Der Minister ist kreidebleich geworden. Ich habe ihn noch nie so bleich gesehen. Man hat ihn beschimpft wie ein... Es ist Ihnen nahe gegangen. Fräulein Blanche, ne? Und Sie sind ja auch aus der Vendée, wie Minister Pour. Ja, ja. Das ist ein schönes Land. Es wird Sie sicher nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich auch von dort bin. Wenn ich nicht ein Landsmann des Ministers wäre, warum hätte ich ihm dann helfen sollen? Wie er mich den ersten Abend zu sich rief, hatte er einen wunderbaren alten Schnapsenbauernschnaps. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater, er war übrigens Polizeimeister dort auf dem Lande, mir schon als Kind diesen Schnaps zu trinken gab. Er behauptete, davon würden kleine Jungen schneller wachsen. Meine Mutter sagte das genaue Gegenteil. Sie meinte, wenn man in früher Jugend schon Schnaps trinke, bliebe man klein. Ich fürchte, sie hat recht, nicht mein Vater. Ja, nun, jetzt bin ich nun schon fast 40 Jahre in Paris. Nein, warten Sie mal, das stimmt nicht ganz. 3 Jahre zwischendurch war ich strafversetzt nach Bordeaux. Strafversetzt? Ja, denken Sie, es handelte sich übrigens fast um so einen Fall wie hier. Es war zwar gar kein Minister, aber Staatssekretär im Auswärtigen. Ihm wurde von politischen Gegnern Erpressung und Korruption vorgeworfen. Und er bat mich, ihm zu helfen. Na, ich half ihm auch, weil ich ihn für einen anständigen Kerl hielt. Aber es gelang mir nicht, seine Unschuld zu beweisen, von der ich noch heute überzeugt bin. Da schickte man ihn nach Algerien, mich wenigstens bis Bordeaux. Tja, die Politik ist ein schwieriges Geschäft. Wie lange sind Sie eigentlich schon in der Politik, Fräulein Blanche? In der Politik? Ich bin doch nur die Sekretärin, Minister Pons. Und das bin ich jetzt schon seit 15 Jahren. Dann waren Sie also 17, als Sie bei ihm anfingen. Ich will wetten, Sie waren verliebt in ihn. Er ist heute noch ein gut aussehender Mann. Aber ich bitte Sie. Das Leben ist ja schließlich kein zweitklassiger Roman, in dem junge Sekretärinnen ihre Chefs verliebt sind. Für solche Dinge habe ich nichts übrig. Ja, natürlich habe ich den Minister gern. Schließlich kenne ich ihn ja von Jugend auf. Pardon, ich lese zu viel schlechte Literatur. Übrigens wollte ich mich eigentlich mit Ihnen über den Staatssekretär Monsieur Fleury unterhalten. Was erhalten Sie von ihm? Kommissar Maigret, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber es ist nicht meine Angewohnheit, über die Mitarbeiter dieses Büros zu reden. Ja, wenn es auch sicher in den Romanen, die Sie vorgeben zu lesen, heißt, dass alle Sekretärinnen das tun. Monsieur Fleury sitzt im Nebenzimmer und Sie können gewiss jede Auskunft, die Sie brauchen, von ihm selbst bekommen. Pardon, ich wusste ja nicht, dass Sie so befreundet mit ihm sind. Ich bin nicht mit ihm befreundet. Er gehört nicht zu dem Typ von Männern, die ich mag. Er ist mir zu leichtsinnig. Ja, meinetwegen zu leichtsinnig. Aber er ist ein guter Mitarbeiter und im Büro verstehen wir uns ausgezeichnet. Na gut, Fräulein Blanche, gut, ich glaube, man muss ihn mehr als in einer Hinsicht schätzen. Aber die Liebenswürdigkeit, Herrn Fleury, hier jetzt ins Zimmer zu rufen, die werden Sie doch sicher haben. Aber gewiss, Herr Kommissar. Danke, vielen Dank. Ja. Monsieur Fleury, Kommissar Maigret möchte Sie sprechen. Ja, aber gern. Guten Tag, Herr Kommissar. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich brauche nur ein paar kleine Auskünfte, Monsieur Fleury, die Sie mir bald gegeben haben werden als erstes. Können Sie sich besinnen, was Sie in der vergangenen Woche am Donnerstagabend, sagen wir zwischen 8 bis 2 Uhr nachts, getan haben? Ich bitte Sie, wie habe ich das aufzufassen? Nun, nehmen wir mal an, in Ihrem Haus in der Rue Washington wäre ein Mord geschehen, und zwar am Donnerstagabend zwischen 8 bis 2 Uhr. Dann wäre es doch die erste Aufgabe der Polizei, die Alibis aller Hausbewohner nachzuprüfen. Ne? Ja, aber es ist doch kein Mord geschehen. Wissen Sie das so genau? Manchmal mordet man auch einen Menschen, ohne dass man ihn tötet. Tja, das ist über eine Woche her. Ich kann mich nicht erinnern. Na, bitte denken Sie doch einmal nach. An welchen Tagen der vorigen Woche waren Sie zu Hause, an welchen nicht? Das vergisst man doch nicht so schnell. Ja, warten Sie mal. Also zweimal bin ich bestimmt in der vorigen Woche aus gewesen. Und zwar gleich vom Büro aus. Das eine Mal ist mal Montagabend. Und das andere Mal, Moment mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstagabend, ja. Donnerstagabend, da ging ich gleich vom Büro aus zu einem Empfang der holländischen Botschaft. Der Minister hatte mich darum gebeten, ihn zu vertreten. Dann sind Sie ja fein raus, da haben Sie ja das ganze diplomatische Kurzzeug. Ja, doch, das stimmt, Herr Kommissar. Ich erinnere mich, dass Monsieur Fleury schon am Nachmittag hier im Smoking herumlief, weil hinterher keine Zeit mehr sein würde, sich umzuziehen. Wir witzelten ein bisschen darüber. Ja, das war Donnerstag. Ja, es muss ja Donnerstag gewesen sein, denn Dienstag und Mittwoch empfingen Sie ja Besuch in Ihrer Wohnung. Übrigens, warum sagten Sie nicht schon längst, dass Sie Pigmal kennen? Fleury, du kennst Pigmal? Oh, der Minister. Ja, denken Sie, Herr Minister, er kennt Pigmal. Vielleicht ist Pigmal auch ein Schulfreund von ihm, genau wie Sie ein Schulfreund von Fleury sind. Herr Minister, ich schwöre... Schwören Sie nicht, Fleury. Erzählen Sie uns lieber, was Sie mit Pigmal besprochen haben und warum er Sie zweimal besuchen musste. Gewiss wurden Sie das erste Mal nicht handelseinig. Sie verlangten mehr, als er im Namen seines Auftraggebers anbieten konnte. Aber beim zweiten Mal hat er die Summe denn doch beträchtlich erhöht, nicht? Naja, jeder hat seinen Preis. Fleury, Das muss ein furchtbarer Irrtum sein, Herr Kommissar. Ein furchtbarer Leugnen Irrtum. Leugnen Sie, Pigmar zu kennen? Nein, nein. Leugnen Sie, dass er Sie am Dienstag und Mittwoch besucht hat? Nein, gewiss nicht, aber... Leugnen Sie, dass er mit Ihnen über das Kalam-Gutachten gesprochen hat? Nein, aber ich habe... Fleury, ich dachte, du wärst mein Freund. Ich bin es noch, Paul. Ich bin es noch. Das muss ich doch irgendwie... Ministerium für öffentliche Arbeiten? Ja. Herr Maigret, für Sie. Ja. Maigret? Ja. Ja. Ja, ich komme sofort. Blanche Lamotte, ich verhafte Sie, weil Sie des Diebstahls wertvoller Akten hinreichend verdächtig sind. Ich muss Sie bitten, mir unverzüglich in das Polizeikommissariat zu folgen. Ich kann es noch immer nicht fassen, Herr Kommissar. Begreifst du es, August? Wir müssen es begreifen lernen. Ja, vom Kriminalistischen her gesehen ist dies einer der einfachsten Fälle gewesen, die ich je zu bearbeiten hatte. Vom Menschlichen freilich... Einfach, sagen Sie. Aber es war doch ganz unwahrscheinlich, dass Blanche... Ja, Herr Minister, ich will nicht mit dem berühmten Scharfblick des Meisterdetektivs aufwarten, aber ich muss sagen, dass Blanche Lamotte mir von Anfang an die Hauptverdächtige war. Ich verstehe Sie nicht. Es ist ganz einfach zu verstehen. Sehen Sie, was auch immer die Hintergründe des Wiederfindens des Kalam-Berichtes waren, was auch immer damit bezweckt wurde, Ihnen diesen Bericht zuerst in die Hände zu spielen, dann wieder abzunehmen... Einer musste den Bericht ja aus ihrer Privatwohnung genommen haben. Und das konnte nur jemand sein, der einen Schlüssel hatte und der außerdem wusste, dass der Bericht in ihre Hände gelangt war. Und einen Schlüssel hatte ihre Frau, ihre Tochter, ihr Staatssekretär und ihre Sekretärin. Frau und Tochter wussten nicht, dass sie ein so wichtiges Dokument bekommen hatten. Fleury und Blanche Lamotte konnten es eigentlich auch nicht wissen. Wenn nicht... Ja, ich gebe es zu. Donnerstagabend war Pigmalen bei mir. Nein, ich kannte ihn vorher nicht. Ich hatte ihn niemals gesehen, Herr Kommissar. Er sagte, im Besitz des Minister Point sei der Kalam-Bericht, den er ihm zugespielt habe. Gewisse Stellen... Nein, er sagte nicht welche. Er sagte wörtlich gewisse Stellen. Gewisse Stellen also hätten ein Interesse daran, dass dem Minister der Bericht wieder abhanden käme. Er gab offen zu, dass dies wahrscheinlich den Sturz des Ministers zur Folge haben würde. Ich liebte Auguste Point schon als junges Mädchen. Er hat es nie bemerkt. Er hat meine Liebe nicht abgelehnt oder mich angenommen. Er hat es eben nicht bemerkt. Ich war seine Sekretärin. Er war immer sehr freundlich zu mir, oh ja. Aber seit er Minister war, da war er manchmal sogar zu beschäftigt, um freundlich zu sein. Und da, ich wollte ihm einen Denkzettel geben. An dem bewussten Abend, an dem ich wusste, dass Point wenige Stunden zuvor das Dokument zugespielt war, da ging ich in seine Privatwohnung. Mir war ja bekannt, dass er bei einem Essen präsidieren musste. Ich glaubte, das Dokument auf seinem Schreibtisch zu finden, aber ich musste die Schreibtischschublade mit einem Dietrich aufbrechen, weil das Dokument darin verschlossen war. Ich habe kein Geld dafür genommen. Ich schwöre Ihnen, dass ich kein Geld dafür genommen habe. Ich habe tatsächlich nie bemerkt, dass Blanche in mich... Arme Blanche. Arme Blanche, ja. Aber Sie, Herr Minister, sind auch zu bedauern. Wieso? Weil es mir nicht gelungen ist, diesen... primitiven Fall ganz zu klären, das heißt, ganz zu beweisen. Wie soll ich das verstehen?